Ja, Chris, wir waren unterwegs den Monat. Wir waren auf der Consumenta zum Beispiel. Damit wollen wir gleich beginnen. Genau, die startete am 26. Oktober und da waren wir natürlich am ersten Tag gleich für euch dort. Sofort und, zur Stelle. Waren an den verschiedensten Ständen, weil wir sind ja auch eine regionale Sendung, ja, die Sendung der Metropolregion Nürnberg. Die Sendung der Metropolregion. Ja, genau. Und da gab es sehr viel Lokales zu bewundern, sehr viel kleine lokale Unternehmen. Die haben uns zum Teil richtig verwöhnt, möchte ich schon fast sagen. Also die habe ich zum Teil gar nicht gekannt, also ich habe das gar nicht gewusst. Ja, ja. Jetzt weißt du es. Jetzt wissen wir es und ihr später auch. In ein paar Minuten wisst ihr es auch. Okay, machen wir erstmal Musik. Und dann kommt der Bericht von der Consumenta. Richtig zusammengefasst, Chris. Ja. Korrektes Faktum. Ja, ja. Auf geht's. Ja. Hallo, wir sind bei Radio Z-Sendung Schnickschnack. Mhm. Ja. Das hier ist die Landfrauen-Vorführküche. Welche Landfrauen werden denn da vorgeführt oder was machen Sie da? Ja, also an diesem Tag, am Eröffnungstag, sind die Landfrauen von Nürnberg-Stadt an der Reihe. Ah ja, und es gibt dann, also es ist Stadt, es kommt Land, jedes Mal ein anderer Kreisverband. Also morgen sind wir auch nochmal, dann kommen die Vierte, dann kommen die Landfrauen aus Neustadt-Aisch. Also der ganze Regierungsbezirk wird durchgewechselt täglich. Aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Köstlichkeiten aus der Landfrauenküche, und zwar Süßes gibt's. Natürlich sind wir die Spezialistinnen, wenn es darum geht, um frisch gebackene Küchle oder Schneeballen. Die gibt's bei uns und heuer ist das Motto auch Torten. Also wir verwöhnen auch die Konsumentenbesucher mit etlichen Tortenrezepten verschiedenen. Und habt ihr euch dann abgesprochen, gibt es dann praktisch täglich neue Torten und so weiter? Ich meine, wenn jetzt ein Messebesucher eine ganze Woche kommt oder was, der will ja immer mal ein bisschen was anderes, ne? Also unsere Bandbreite ist riesig. Wir haben heute 19 verschiedene Sorten von Torten und ich garantiere Ihnen, also meine Kolleginnen stehen da in nichts nach. Sensationell, vielen Dank. Was ist denn der Bayerische Bauernverband? Was macht der so? Der Bayerische Bauernverband ist die Interessenvertretung der Bauern. Okay. Und das Berufsfeld der Bauern ist groß. Ich bin zum Beispiel Gemüsebäuerin. Dann gibt es natürlich auch noch Bauern, die Viehzucht haben oder Ackerbau, die Weinbauern. Also das ganze Spektrum deckt der Bauernverband die Interessen der Mitglieder ab. Wie kommen wir auf die Idee, dass jetzt die Landfrauen hier die Küche schmeißen? Ja, ich glaube, weil wir einfach gut kochen können, weil wir Spezialistinnen sind, nicht nur im Anbau, in der Produktion, sondern auch, wie man die Produkte weiterverarbeitet. Da gibt es doch die Sendung auf Bayern 3, der Landfrauen, wie heißt das genau? Kochen, das Landfrauenkochen, so ja, genau. Wettbewerb. War da auch nicht dabei für euch? Nein, nee, leider noch nicht. Das ist dann das nächste Ziel. Ja. Okay, also dann vielen Dank. Ja. Wir schauen mal weiter. Vielleicht schauen wir nachher nochmal vorbei. Ja. Schaut ja alles ganz lecker aus. Ja, danke. Also wir sind hier am Stand vom 1. FCN. Stefan Fizek leitet ein Gewinnspiel. Um was geht's da? Also wir haben hier eine Torwand. Da wird gemessen, wie stark der Schuss ist. Und man kann hier jeden Tag einen komplett handsignierten Fußball gewinnen. Am Ende des Tages wird geguckt, wer hat am schnellsten geschossen. Das wird aufgeschrieben. Und so gegen 16 Uhr wird der Ball dann verlost. Mit der Unterschrift vom neuen Trainer schon? Noch nicht ganz. So weit sind wir noch nicht. Ja, dann probiere ich doch das einmal aus, oder? Da schieße ich einmal drauf. Ja, Chris, da schießt du mal drauf, ne? Ja, das Beste war 101, ne? Ja, und was hast du als erreicht? Ich glaub, zu meiner Schande muss ich gestehen, ne, dass ich 89 erreicht habe. Also das war das Höchste, was ich erreicht habe. Ja. Wie oft hast du das probiert? Dreimal. Ich habe es gleich gelassen. Weil jeder hat dreimal schießen dürfen. Du weißt ja, ich habe schon von Kindheitswegen her also eine leichte Ballphobie. Hast du Quellfüße oder was? Ich habe Quellfüße. Also ich habe den Ball nicht gewonnen, leider. Ja, also aber wir sind dann weitergegangen und sind dann zum Senfstand gekommen. Zum Meerrettich, oder? Meerrettich und Senf. Meerrettich und Senf war das. Aber hauptsächlich Meerrettich, das schon. Okay. Ja. Wir schauen uns ein wenig um. Ja, Kinder, gern probieren. Ne? Kein ich glaube, ich probiere es jetzt mal. Ich traue mich jetzt bei dem Meerrettich mal. Also Dill-Senf-Creme. Ja, Dill, die gibt's ja auch nochmal. Ja, aber Dill ist doch an sich Dill. Der Dill als solcher. Bau dir die. Dill ist ja süß. Der Dill-Senf ist süß. Hä? Paprikasenf ist ein wenig herzhafter. Meerrettich-Senf, da ist Meerrettich drin. Ne? Wer hätte es gedacht, ne? Ja. Auf was für Ideen darf man kommen? Ja, ja. Dumm darf man sein, aber zu helfen muss man sich immer wissen, ne? Ja. Was ist jetzt das, Paprika oder was? Ja, aber... Paprika so zum Grillen oder vom reinen Geschmackserlebnis her betrachtet, hat der Dill mir jetzt ein bisschen mehr gegeben. Der Dill ist halt ein Kartoffelsalat oder ein Kinosalat. Ist halt ein wenig süßlich, so ein Krawattlachs. Ne? Und Meerrettichsenf ist mit Meerrettich. Meerrettichsenf ist das gut in einer Rouladen oder so zum Schweinebraten oder so zum Essen. Ja, auch liegt so oder anders, so liegt so. Ne? Bei den Menschen der sieht auch ne? von der Farblichkeit Sahne-Meerrettich, ja gut. Der ist Milch. Den kennt man ja, aber der sieht so weißlich aus. Ja, der ist ja auch Milch. Ich kenne das immer so ungefähr, so von der Farbe her. So süß wie die Frauen. Ah. Sehr schön. Also jetzt gucken wir mal. Der ist Milch in der Tat. Mhm. Apfel. Ja, das ist ja Wahnsinn, was da für Sorten. Name ist? Lutz Helene. Ach, das ist die Lutz Helene. Die also. Lutz Helene, die Chefin, höchstpersönlich. Also wir haben hier die Lutz Helene, die Chefin höchstpersönlich von Lutz Meerrettich aus Ilfeld. Ist das jawohl. Richtig? Ja, wie produziert ihr denn euren, euren Senf oder Meerrettich? Ja? Unseren Meerrettich? Wie wird denn das gemacht? Der Meerrettich wird erst einmal gewaschen. Ja. Wird vom Bauern praktisch erst einmal die Rohware aufgekauft. Wo habt ihr das her? Aus der Umgebung? Aus der Umgebung, da im Eichgrund. Wir sind ja im größten praktisch Anbaugebiet von, Ding, von Bayern praktisch. Ne? Ja. Und dann sind wir in Ülfeld und dann holen wir in Meerrettich, bringen die Bauern praktisch von Österreich, von Ungarn, von überall praktisch. Also ist gar kein Fränkischer dann? Also Fränkischer ist schon dabei, aber der langt ja gar nicht aus. Ja, ja. Weil heutzutage macht ja keiner mehr sicher Arbeit und putzt den Meerrettich. Praktisch, die holen ja den aus dem Acker, jetzt ist die Hauptsaison, nicht an, nicht praktisch. Hm. Dann holen die den aus dem Acker raus, setzen sich in die Scheune und jede Stange hat ja die Außentriebe. Die rupfen das dann, die schneiden das dann mit dem Messer praktisch ab. Dann wird die Wurzel, die schöne Wurzel, werden wieder in Sand eingeschlagen, weil die heilen sich, die müssen sich ja fürs Frühjahr wieder welche haben zum Legen. Das nennen wir die Ableger. Okay. Und wer kommt auf diese ganzen Kreationen wie Dill, Senf, Paprika, Senf? Die Helene selber? Oder? Nein, mein schöner Mann, der Herr Lutz Josef. Und der Chef. Der kommt da drauf, ja? Das ist Helene, rühren mal was an und dann schmeißen wir mal ja ein paar Brocken ein, oder was? Genau. Der soll, okay, da haben wir wegen die Küchen ein. Nein, es wird schon durchdacht sein. Ja, ja. Es muss schon, der hat es mit dem Dessert so einfach mal ausprobiert. Da muss da die gewisse Menge alles. Du kannst nicht zu viel, zu wenig, es soll immer ein wenig dazwischen haben. Oder wie mit dem Paprikasenf, das hat er auch einfach so ausprobiert. Da ist ja praktisch Peperoni, lauter so Gewürzzeug drin. Ja. Und der Meerrettichsenf, weil die Leute immer gesagt haben, Meerrettichsenf. Habe ich gesagt, in die Rouladen, nein, schmeckt das super. Ja, ich glaube, ja. Das ist ganz anders, ja, wie ein normaler Senf. Da würden wir gerne mal ein paar Rouladen bei der Helene essen. Ne? Ja, genau, kommt mal, ich lade euch einmal ein. Das ist kein Problem. Das ist genau, ne, das, was ich wollte. Ne? Ja. Jetzt tauschen wir nur Adressen. Und wo bezieht man denn den so sonst? Also wo muss man in Ülfeld, im Eichstallweg. Okay. Im Eichstallweg, neben Netto, bei Mattes. Ist praktisch das Siegfried von Fortezza, ne? Ist das richtig? In Fürth. Und wir stehen da neben einer wahnsinnigen Maschine, die röstet Kaffee. Martin, erklär doch mal kurz, was findet denn da für ein Prozess statt? Ich bin jetzt ein wenig überfordert. Ich muss jetzt auch gehen, dass der zweite Greg kommt. Der Greg muss kommen. Also wir sind gerade in einer wichtigen Phase, sehe ich gerade. Wenn der zweite kommt, dann geht es nämlich schnell. Also wir warten auf den Klack, warten wir noch. Also, ich kann schon mal was erzählen. Das ist eine Maschine, da kommt oben der Rohkaffee rein. Die wird auf 190 Grad vorgeheizt. Und das schaut dann aus wie eine kleine Waschmaschine mit Heizstäben drin. Dann wird es auf gewünschte Farbe, ca. 18 Minuten, geröstet. Und muss dann raus in den Mischer, wo die Bohne abgekühlt wird. Kommt schon. Gleich ist es. Also ihr seid jetzt live dabei. Jetzt muss ich es noch einmal glack machen und dann kommen die Bohnen raus. Dann kommt da das ganze Aroma, ne, Martin, oder? Und dann das ist ja durch die Röstung kommt natürlich das Aroma. Und durch diese Hitzeentwicklung und der Crack ist es, dass die Bohne aufgeht. Ja, die dampfen ja jetzt und da von daher bei mir jetzt ein ganz besonderes Geruchserlebnis, oder? Wahrnehmen können, oder? Da kannst du mal riechen. Ach, sensationell, das riecht jetzt wie so ein Toastbrot, wie so ein frisches. Das ist echt wie so eine. Ja, wie so ein Triebwerk, ne? Wer sich das vielleicht jetzt nicht Ja, so eine Steampunk-Waschmaschine. Das sagt euch wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, mir sagt das nichts. Ne? Erzähl, erklär's. Ja, das sind halt so eine Ästhetik von Kupfer und Dampfmaschine. Könnte man sie jetzt auch ins Wohnzimmer stellen, so jemand, oder? Stimmt, ja. Andere, ja. Wir müssen jetzt nur einen Farbvergleich machen. Und dann sind wir gleich soweit. Ah, noch ein bisschen, gell? Aber wir sind noch eine Stunde, oder? Ja, Stunde. Das ist schwarz, oder? Wir sind noch ziemlich jung. Raus. Jetzt rüstet sie raus? Jetzt kommen wir es raus. Okay. Jetzt. So, war schon. Halbe Minute zu viel. So. Krecken schon wieder. Ja. Können es nicht lassen. Schreiben. Also wenn ihr mal einen guten Kaffee trinken wollt, nach Fürth zum Martin, ja. Atzenhof Fordezza. Genau so schaut's aus. Fordezza, Martin, danke. Fordezza-espresso.de. Fordezza-espresso.de. Dankeschön. Danke. Schönen Tag noch. Ja, und vom Kaffee ging es dann direkt weiter ins technische Innovationszentrum der Messe. Wir haben einen Boxenstopp für euch eingelegt. Und zwar war das an einem Stell, ich glaube Amodello heißen die. Die haben so Kugeln, muss man sich vorstellen, mit so einer Klebefläche. Und man kann die quasi auf ein schwingungsfähiges Material kleben. Und dann hat man quasi Boxen überall dabei. Also Boxen. Egal was es ist, ne? Ob du es auf Flaschen klebst oder ja. Ein Wahnsinn. Lasst euch mal überraschen. Mach du. Ja, was soll ich denn? Du bist ja der Lautsprecher-Experte. Ja, warum Lautsprecher? Also was, das sind jetzt so kleine Kugeln, die kann man durch zwei teilen, habe ich das richtig verstanden? Genau, die Kugel hat einen Deckel, die Kugel hat einen Klinkensteckeranschluss und ein Haftpad. Das Haftpad gebe ich auf Gegenstände, zum Beispiel auf einen Schuhkarton, auf einen Aktenordner, auf eine 5-Minuten-Terrine und damit mache ich aus diesem Objekt die Lautsprecherbox. Haftet es auch auf der Haut? Haftet nicht auf der Haut und die Haut gibt auch nicht genug Resonanz her. Verdammt. Auch bei Hohlköpfen geht's nicht. Aber jetzt probieren wir das doch nochmal mit der Flasche aus. Also es ist eine handelsübliche Pepsi-Flasche oder Getränkeflasche. Ja, Pepsi und die schraube ich jetzt mal auf und dann kleben wir das mal drauf. Und aus der Flasche ertönt ein Ton. Überragend, ne? Überragend, also quasi stark, auf kleinstem Raum. Und je nachdem, wie man jetzt die Gegenstände verändert, also wenn ich verändert sich der Klang. Verändert sich der Klang. Also ich kann meine Aktenordner. Also für die Büroleute eher so die Aktenversion der Musik. Und jetzt kommt der Chef rein. Achtung! Achtung und weg! Nichts ist mehr zu hören, das ist genial. Wo findet man euch denn oder wie kann man im das Moment jetzt. Im Moment hier auf der Messe. Ansonsten gibt es einen Online-Shop, amodello.de. Dort gibt es die Dinge im Moment zu kaufen und ansonsten wird der Vertrieb jetzt bundesweit aufgebaut. Absolute Deutschland-Premiere hier auf der Messe. Also das muss man mal gehört haben. Also was kostet so ein Ding? 25 Euro. 25 Euro. Ein Schnäppchen praktisch. Und wie funktioniert das mit Batterie oder ohne? Da sind zwei Batterien benötigt, drei AAA-Batterien, 3A-Batterien. Aha. Und die halten also locker drei Partys. Drei Büropartys. Dann sogar 10. Okay, also nachdem uns diese technische Innovation natürlich nicht entgegen lassen haben, sind wir dann weiter gestiefelt, verstehst du, gestiefelt, und zu so einem Schuhputzer-Jungen gekommen sozusagen. Jacken, Leder, Schuhe. Eigentlich nicht so viel, muss ich sagen. Ach so, schau mal her. Ist jetzt eine Schuhcreme oder was ist das? Nein, das ist keine Schuhcreme. Lederpflege ist das. Das ist ein Balsam. Der zieht sofort in dein Leder ein, macht das Leder wasserdicht, imprägniert es also und die Farbe wieder das original. Stimmt schon, schau schon besser aus. So, jetzt. Schau mal. Ja? So, jetzt vergleich doch mal zu deinem anderen Schokolade. Ja, sensationell. Lederjacke hast du an. Aber das ist auch Kunstleder. Ja, das macht nichts. Kunstleder wird genauso verarbeitet. Dann mal sehen. Wieso kommst du darauf, dass das Kunstleder ist? Das ist Leder. Gib mal den anderen Schuh her. Wie kommst du darauf, dass das Kunstleder ist? Weil das so eine von der Oberflächenbeschaffenheit und von Nein, das ist Leder. Es ist Leder, Junge. Glaub es mir, wenn ich dir das sage. Ja gut, okay. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ja, scheinbar, ne? Genau. Ja, so, naja, gut. Also das ist jetzt ja auf jeden Fall ja. wird einfach hauchdünn aufgetragen. So, vor allen Dingen diese Schuhe, ja, die wirst du ja noch ein paar Tage tragen, ne? Ja, unter Umständen, ja. Ja, unter Umständen nicht. Wenn du die nicht pflegst, sowieso nicht. Da, schau mal her, und da sind die jetzt wasserdicht. Da hast du ja vorne schon abgetratscht. Ja, das stimmt. Oh, aber die sind jetzt wasserdicht, ja. Perlt aber ab. Wie gesagt, klebt nicht, schmiert nicht, zieht sofort ein. Ja. Sowas brauchst du für dein Auto, kannst du das machen, für alles, was man an Leder hat. Lanolin, Jojoba, Avocado, Kräuterextrakte und die Ringelblume. Das ist ohne Wachs und ohne Silikon. Wie gesagt, es zieht sofort ein, schmiert nicht, klebt nicht. Überall, wo Wachs drin ist, zieht nicht ein, bildet nur eine Fläche und macht das Leder nur wasserdicht. Und das stellen Sie selber her? Das stellen wir selber her. Wir kommen aus dem Raum Köln. Ja, wir haben hier eine Manufaktur. Wir sind die Einzigen, die dieses Produkt herstellen. Ja. Aus Köln, da können Sie doch bestimmt ein Karnevalslied, oder? Nein, kann ich leider nicht. Nicht? Nee, echt nicht? Ich bin ein gebürtiger Westfale. Rubbel die Katz, rubbel die Katz, rubbel die Katz am Pausingplatz, rubbel die Katz, ja, rubbel die Katz. Ja, ist gut. Rubbel ja, die Katz Chris, ab. Ja, es ist noch nicht Was? Ganz so weit. Es ist noch nicht ganz so weit. Er ist Westfale. Die singen ja die Westfalen, die so eine Art Karnevalslied in Westfalen. Als Hintergrundinformation, damit ihr auch was gelernt habt, liebe Kinder. Genau. Weiter ging es dann zum Knäckebrotstand. Ja, da hat man uns gleich freundlich empfangen und uns ein paar so knusprige Knackecken angeboten, Pfeil geboten. Was ist das? Das ist Knäckebrot. Ja, das sehe ich doch. Was erzählst du mir? Also wir haben hier die Gabi König von Leder. Aus Leder, aus Rednitzimmer. Aus Rednitzimmer, genau. Ja, jetzt erzähl dir mal, was macht denn ihr so? Wir verkaufen hier auf unserem Messestand unser Knusperknäcke aus einem großen Bäckerhandwerk. Sprich, wir sind noch ein Familienbetrieb, alles hundertprozentiges Vollkornmehl, wird alles in der Region angebaut, 13 verschiedene Sorten. Jeden Geschmack etwas zu haben. Was habt ihr denn da für Sorten? Erzähl dir mal. Sorten haben wir. Der beliebteste und berühmte ist eigentlich immer noch Käse-Kürbis, muss ich ganz ehrlich sagen. Neu haben wir im Sortiment Rosmarin, Amaranth, extra dünn, Uri, Nussino. Für jeden Geschmack etwas dabei. Ja, hier ist auch wieder die Frage, weil wir hatten es gerade beim Senf, da war es ähnlich mit dieser Mannigfaltigkeit an Geschmacksrichtungen und wie kommt man da drauf und wie wird das erfunden quasi? Also wer stellt sich da jemand abends hin und mischt dann ein paar Schrotteile zusammen und sagt dann, boah, jetzt ist es dein. Nein, die Idee hatte eigentlich auch unsere Chefin, unsere Senior-Chefin. Die ist gerade beschäftigt. Knäckebrot gibt es eigentlich überall. In jedem Supermarkt, jeder Verbraucher kennt Knäckebrot. Aber aus sehr vielen verschiedenen Herstellungen. Und bei uns ist es extra dünn, sprich, wir sind dafür auch sehr bekannt. Findet man noch nirgendwo wieder. Dürfen Sie uns auch vergleichen mit den Schweden, mit den Finnen, die was eigentlich ursprünglich auch erfunden haben? Also okay. Das ist praktisch in Schweden und Finnland erfunden worden und bei uns einfach weiterentwickelt. So dürfen Sie es auch nicht nennen. Weil das hast du so ungefähr, die Franken wären ein wenig blöd. Sind wir ja nicht, ne? Nee. Aber nachdem, dass wir das Getreide auch hier anbauen, vor Ort alles, wird halt dementsprechend auch gearbeitet. Das ist praktisch also aus Getreide aus Franken gemacht. Ja, das ist ein richtiges, genau. Alles richtiges regionales Region. Produkt. Ja, so ist es. Okay, was ist Ihr Lieblings... Mein Favorit, muss ich ganz ehrlich Lieblingsknäcke. Nennen, ist auch Käse-Kürbis. Ach ja. Und mein Mann liebt eigentlich das Chili. Chili, wie ich schon betont habe, mit etwas Frischkäse. Jetzt hat man so viele Tomaten, das ist immer eine feine Sache. Okay, sehr gut. Sehr gut. Also man kann wirklich nur betonen, also es ist ein Riesenregal, voll mit verschiedenen Sorten und auch so vom Optischen ist es auch relativ interessant, so diese Musterung, die dann da entstehen. Also wenn sich da, ja, also das hat für die ganzen Sinne quasi dann auch. Man hat ja diesen Knack, wenn man reinbeißt, man hat den Geruch und natürlich, wie gesagt, das ist ja wie ein Gemälde fast schon. Könnte man sagen. Ja, wir sind hier an dem Stand von Boho Bad Studio. Und da steht aus Büchenbach, Langenbüchenbach. Nein? Rot-Schwabach. Bei Rot-Schwabach. Okay, ein Haufen von Schwabach da, ne? Ein Haufen Aussteller. Ja, wir sind hier Regionalhalle Rot, wo Sie jetzt gerade sind. Ach so. Und da vorne ist Neumarkt und das da ist jetzt hier regional Ach so. Rot. Ach so ist es aufgeteilt, okay. Ah, okay. Jetzt über dem Stand steht die Frage, passt Ihr Bart noch zu Ihnen? Und jetzt hätte ich einmal die Frage, was für ein Bart würde denn zu mir überhaupt passen? Single-Bart oder Familienbart? Ja, Single-Bart. Also, Single-Bart, okay. Ja. Dann würde ich sagen, eine große Dusche, mindestens 1,40 Meter bis 1,60 Meter. Nur eine hoch Scheibe. Hoch oder breit? Lang. Lang. Breit. So breit nee, so bin ich nicht. Da haben wir 90 Zentimeter. Ja, okay. Also nur eine Scheibe zum Reinlaufen. Schöne Deckenbrause, also Kopfbrause, die aus der Decke runterkommt. Vielleicht ein paar Massagedüsen dazu. Hm. Handbrause. Und wenn es einmal gescheit müde sind, vielleicht nur ein schöner Klappsitz vom Poiko, der sehr stylisch ausschaut. Und also Sie würden jetzt einfach von einer Badewanne abraten und würden nur eine Dusche machen? Der Trend geht dazu, dass man eigentlich, ich sage mal, 80% unserer Bäder die Wannen rausreißt. Also okay. Diese Whirlpool-Geschichte ist momentan gar nicht mehr so. Ah. Also zumindest jetzt bei uns in der Region. Hm. Und der Herr Weber, was für ein Bad der denn zu Ihnen passt? Ja, mein Bad passt nicht zu mir. Nicht? Ich hab ich wohne an der unter dem Dach und hab nur eine Wanne, okay. Ohne Dusche. Das ist schon echt problematisch. Ja, aber da lässt sich auch nichts machen irgendwie. Ja. Könnten wir ja mal anschauen, vielleicht finden wir eine Lösung. Ja, naja. Sie sind hier beim Spezialisten, also wir finden für jedes Bad eine Lösung. Aber ich kann ja mit meinem Bad mich wieder mal hinstellen, also das geht ja nicht. Ja, vielleicht müsste man die Wanne einfach rausreißen und eine Dusche reinmachen. Und, oder in die Mitte machen, ne? Oder in die Mitte machen. Das wäre vielleicht so eine Idee wie Dahlzettler, ne? Okay, und ja, gut, Sie planen jetzt das? Ich plane das, okay. Genau. Mhm. Sie sind Badplanerin. Genau. Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? Über Umwege. Okay, erzählen Sie mal. Ist denn jetzt gesendet, würde ich sag's euch. Ja, wir senden alles. Eigentlich über Umwege, war nie geplant, aber macht ultra Spaß. Ich komme schon aus der Mode- und Designrichtung. Also ich bin eigentlich gelernte Schneiderin. Okay. Hatte immer das Felbe eben auch für Inneneinrichtung und sonstiges. Dann, okay, meistens kriegt man zwar die Chance im Leben, die habe ich gekriegt für einen neuen Mann. Und der neue Mann, der hat diesen Heizungs-Sanitärbetrieb. Ist das der Herr Boho? Das ist der Herr Boho-Effekt, der da. Okay. Und ja, sehr lustige Geschichte. Es war nie geplant, dass ich bei ihm arbeiten würde, aber es ist einfach entstanden. Das ist immer das, was nicht muss, sondern einfach entsteht, macht ultra Spaß. Und wir sind einfach ein Team und das flutscht einfach bei uns. Ja, ich schäme, wenn es flutscht. Ja. Ja. Ich plane und er baut an. Okay. Und als Andreas und ich ein Päuschen gemacht haben, sind uns die drei Weinprinzessinnen über den Weg gelaufen und die sind aus? Nenzenheim, Hüttenheim und Weigenheim. Wie heißt du denn? Tina, Anja und Julia. Und an welchem Stand wart ihr denn und was habt ihr repräsentiert? Ja, wir sind vom Weinparadies Franken da, ist in der Halle 9, ein kleiner Stand und da sind auch ein paar Leute von uns, kann man Wein verkosten und auch gern bestellen oder kaufen. Also da kann man umsonst Wein verkosten? Ja, man kann ein bisschen was probieren von unserer Gegend. Und seid ihr jeden Tag da, oder? Also wir nur heute, aber unser Stand ist die ganze Woche da. Und du auch nur heute? Ja. Das war eine kurze Antwort, ne? Und Weigenheim ist ja das größte Weinrezeller unter den drei. Habt ihr dann auch einen eigenen Stand? Oder? Nein, wir sind mit dem Weinparadies da. Also es ist auch die mittelfränkische Boxbeutelstraße da, zu der wir gehören. Aber wir sind natürlich das Tor zum Weinparadies. Also es fängt quasi bei uns an und geht dann eben weiter nach Ibbesheim, Bullenheim, Seinsheim, Hüttenheim und Nenzenheim. Und seid ihr dann auch aktiv bei der Weinlese dabei gewesen? Weil jetzt ist ja gerade Weinlese. Ja, natürlich. Wir haben ja selber auch alle Wein und da muss man klar alle mit dran helfen. Und es ist jetzt gerade, ich glaube, letzten Samstag haben wir jetzt das letzte Mal gelesen. Ist auch wieder schön, wenn es rum ist, weil es ist immer doch genau viel Arbeit. Und ihr tragt nur so richtig Butten und so. Du ja nicht, oder? Nee, das ist. Du bist schmal und zierlich. Also ihr seid alle schmal und zierlich, Entschuldigung. Ja, ne? Nee, also bei uns macht es mein Bruder und ein Bekannter und ich muss halt an die Weintrauben lesen. Okay. Also dann nur ein schöner Tag. Danke. Ciao. Ciao. Schön war es auf der Consumenta. Schön war es, wir hatten einen schönen Tag dort.